Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Arme Blockflöte. Kaum ein Instrument wird so belächelt wie dieses Blasrohr, die Nervensäge aus dem Kinderzimmer. Die Blockflöte, ein Instrument mit Imageproblemen. Dabei kann sie Virtuoses leisten. Die Blockflöte. Die Franzosen nennen sie Flûte à bec, die Italiener Flauto dolce. Das englische Wort lautet Recorder. Andere Bezeichnungen der Blockflöte sind Flageolett oder Schnabelflöte. Früher hieß sie auch Schwegel oder Flûte d'Angleterre. Blockflöte. Ein seit 5000 Jahren bekanntes Instrument. Die eigentliche Flöte, die senkrecht nach unten gehalten wird. Erklärt Meyers Handbuch der Musik. Flûte à bec oder Flûte douce, gallisch. Eine Flöte, deren erster Zuname vom Mundstück, weil es wie ein Schnabel aussieht, und der zweite von der stillen Annehmlichkeit herkommen mag. Beider Vornamen aber entweder vom deutschen Fleut, Flaut, Flöte oder vom lateinischen Flare, Blasen. Schreibt Johann Sebastian Bachs entfernter Cousin Johann Gottfried Walther. Und Deutschlands Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe widmete der Blockflöte folgende Zeilen. Der Knabe schien seine Flöte versuchen zu wollen. Ein Instrument von der Art, das man sonst die sanfte Flöte zu nennen pflegt. Sie war kurz geschnäbelt wie die Pfeifen. Wer es verstand, wusste die anmutigsten Töne daraus hervorzulocken. Die Blockflöte. Einst während der Renaissance und im Barock erlebte sie goldene Zeiten. Man schätzte ihr zartes Wesen und liebte ihre weibliche Harmonie. Und heute? Heute hat sich das Image der sanften Flöte grundlegend gewandelt. Heute gilt die Blockflöte als Nervensäge aus dem Kinderzimmer, als Spielzeug, das keiner so richtig ernst nimmt. Es ist ein pawlowscher Reflex. Blockflöte. Sobald man das Wort fallen lässt, entlockt man seinem Gesprächspartner ein gequältes Grinsen. Meine Güte, Blockflöte. Wer über 35 denkt da nicht an eigene leidvolle Erfahrung aus Grundschultagen. Die Blockflöte, das ist doch das Folterwerkzeug aus dem Musikunterricht. Dieses Teil, das selbst der Unbegabteste musste, auch wenn er gar nicht wollte. Hundert junge Blockflötisten spielen gemeinsam ein Weihnachtslied. Wen wundert es, die Kinder mögen es verzeihen, dass einem bei diesen Klängen der bekannteste Blockflötenwitz einfällt? Was ist schlimmer als eine Blockflöte? Die Antwort: zwei Blockflöten. Die Blockflöte. Verkannt. Verlacht. Verspottet. Das Scherzkeks-Instrument. Berufsmusiker, die sich ernsthaft mit der Blockflöte beschäftigen, finden diesen Ruf nicht immer lustig. Der Name ist wirklich nur in Deutsch so hässlich. Für die Blockflöte, ich sage ganz oft Flauto und Flautino, einfach auch, weil ich ein bisschen italienisch angehaucht bin. Vielleicht die alte Flöte wäre für mich mindestens ein passendes Wort, damit sich die Leute auch immer wieder vergegenwärtigen. Ah ja, es ist ja wirklich ein altes Instrument, welches früher auch ein anderes Image hatte und andere Musik gespielt hat, als wir das vielleicht heute kennen. Der Schweizer Maurice Steger ist ein erfolgreicher Blockflötenvirtuose unserer Zeit. Wenn er sein Instrument zu seinen Lippen führt, dann klingt das so. Die Flöte. Diminutiv das Flötchen. Ein musikalisches Werkzeug, welches aus einer hohlen, gemeiniglich mit Löchern versehenen Röhre besteht, auf welcher man durch Einblasung des Windes die Töne herausbringet. Eine Stockpfeife. Jakob Adlung, ein Musiktheoretiker der frühen Aufklärung. Über die Jahrhunderte ist das Erscheinungsbild der Blockflöte im Wesentlichen gleich geblieben. Sie besteht aus einem schnabelförmigen Mundstück und einer hölzernen Spielröhre, in die 7 sogenannte vorderständige Grifflöcher und ein Daumenloch gebohrt sind. Die gewählte Holzart beeinflusst den Instrumentalklang. Birnbaum klingt warm und grundtönig, Palisander kernig und ausgewogen, Olivenholz füllig und offen, sagt man. Blockflöten gibt es in unterschiedlichen Größen. In einem Interview mit BR Klassik hat die Blockflötistin Michala Petri einige ihrer Instrumente dabei. Diese vielen Facetten, die erfordern auch wahrscheinlich sehr, sehr viele Instrumente. Sie haben 3 davon auch mitgebracht. Vielleicht könnten Sie kurz wesentliche Unterschiede erklären. Das stimmt. Also was ich hier habe, sind 2 Barockflöten und eine moderne Flöte. Die sind aber in verschiedene Größen. Die meist normale, die Altflöte. Ja, das war die moderne Flöte. Mit einer Klappe. Ja, und dann die Sopran. Und dann kommt ein Sopranino. So, die Blockflöte ist ja, wie es bekannt ist, eine ganze Familie mit verschiedenen Größen. So, da hat man auch eine Variationsmöglichkeit. Das Lexikon Musik in Geschichte und Gegenwart. Die im 21. Jahrhundert zumeist gespielten Instrumente der Blockflötenfamilie werden im deutschsprachigen Bereich wie folgt benannt. Sopranblockflöte, Altblockflöte, Tenorblockflöte, Bassblockflöte. Weiterhin findet man heutzutage Gackleinflötlein, Sopranini und in tiefer Lage Großbass und Subbass. Allgemein gilt, je kleiner das Instrument, desto höher ist es. Die Piccolo unter den Blockflöten, die Gackleinflöte, ist ein 15 cm Winzling. Subbassflöten sind etwa mannshoch. Der historische Elefant unter den Blockflöten ist ein englisches Monstrum aus dem 17. Jahrhundert mit einer Höhe von 2,50 Meter. Die Grifflöcher dieses Bassinstruments decken Klappen ab, die mit einer Pedalmechanik bedient werden. Wie funktioniert die Blockflöte? Na, ist doch kinderleicht. Man bläst hinein und ein Ton kommt raus. Einerseits stimmt das, denn die Blockflöte ist spieltechnisch das ideale Einsteigerinstrument. So einfach sie auch ist, hinter der Blockflöte steckt ein akustisch kompliziertes Prinzip. Töne entstehen durch Schwingungen. In diesem Sinne klassifiziert die Musiktheorie die Instrumente danach, womit diese Schwingung erzeugt wird. Die Geige mit ihren schwingenden Saiten ist zum Beispiel ein Chordophon, ein Saitenklinger. Unsere Blockflöte zählt dagegen zur Gruppe der Aerophone oder Luftklinger. Bei den Aerophonen wird durch Luftzug die sich in einer Röhre befindende Luftsäule zu longitudinalen Schwingungen gebracht. Der Lexikon-Eintrag beschreibt kurz und prägnant, was in jeder Flöte akustisch passiert. Wir haben A, eine Röhre, in der B eine Luftsäule schwingt. Es ist jedoch gar nicht so einfach, die Luftsäule in Schwingung zu bringen. Warum? Das beweist ein kleiner Versuch. Wir nehmen eine Röhre und blasen frontal hinein, wie bei einem Blasrohr. Nichts geschieht. Unser Luftstrom ist gleichförmig, keine Schwingung und deshalb auch kein Ton. Der entsteht erst, wenn der Luftstrom unseres Atems gebrochen wird und in der Röhre Turbulenzen entstehen. Im Fall unseres Experiments erreichen wir das, wenn wir die Röhre nach unten halten und deren Kante schräg anblasen. Dabei spannen wir unsere Lippen zu einem dünnen Spalt. Diese Stellung der Lippen beim Anblasen nennen wir Ansatz. Für alle Blasinstrumente gilt: Ein zuverlässiger Ansatz erfordert extrem viel Übung. Außer bei der Blockflöte. Hier löst eine raffinierte Bautechnik das Ansatzproblem. Wie funktioniert die Blockflöte? Das Geheimnis steckt in ihrem Holzkopf. Dieser besteht aus einem massiven Block, deshalb heißt die Blockflöte auch Blockflöte. In diesem Block ist ein schmaler bandförmiger Spalt geschnitten. Deshalb heißt die Blockflöte auch Kernspaltflöte. Die Atemluft des Spielers fließt durch diesen länglichen Windkanal, der vom Mundstück zur Röhre führt, und trifft auf ein etwa daumennagelgroßes Fenster. Am unteren Ende des Fensters befindet sich eine scharfe Kante. Sie wird Labium oder Scheidekante genannt. Die Kante teilt den Atem des Bläsers, Luftwirbel entstehen. Ein Teil der Wirbel gelangt an der Unterseite des Labiums in das Rohr der Blockflöte. Ein anderer strömt oberhalb der Kante nach außen. Indem sich die Luftwirbel an der Unterseite nach rechts, die an der Oberseite nach links drehen, wird das Luftband in Schwingungen versetzt. So kompliziert kann ein einfaches Instrument sein. Die Blockflöte ist eins der ältesten Instrumente der Menschheitsgeschichte. Wie alt, zeigen archäologische Funde aus der Schwäbischen Alb. Dort entdeckten Forscher der Universität Tübingen ein 18,7 cm langes Fragment aus Mammutelfenbein, das sie als Flöte identifizierten. Alter: ca. 37.000 Jahre. Steinzeitmenschen konzertierten auf perforierten Rentierknochen. Und ein chinesischer Gelehrter ahmte 3 Jahrtausende vor Christus auf einer Bambusflöte die melodiösen Klagelaute des Wundervogels Hung nach. Im klassischen Altertum bliesen vor allem Dirnen und Hirten. Ob Steinzeitmensch oder Gelehrter, ob Prostituierte oder Schäfer, sie spielten alle auf Langflöten, deren Nachfahren die Blockflöten sind. Schreibt der Spiegel. Aus unserer abendländischen Musik ist die Blockflöte nicht wegzudenken. Frühe Abbildungen des Schnabelrohrs finden wir in Totentänzen des Mittelalters. Instrumente dieser Zeit sind leider nicht erhalten. Im Gegensatz zur Renaissance. Zu Beginn der Neuzeit herrscht eine wahre Schwegelmania. Die Blockflöte ist quer durch alle Stufen der Standespyramide beliebt. Es gibt sie genauso in gemeinen Kneipen wie an Adelsresidenzen, dort in Luxusausfertigung als Statussymbol. So verzeichnet das Inventar des badischen Fürstenhofes 4 Elfenbeinflöten in vergoldeten Futteralen. Englands König Heinrich VIII. Ist stolz auf seine 76 Instrumente, während die schwerreiche Augsburger Patrizierfamilie Fugger 111 Blockflöten ihr eigen nennt. Ach ja, und auch die erste Blockflötenschule erscheint. Ihr Titel Fortegara. Verfasser ist ein gewisser Ganassi, Musiker am Hof des venezianischen Dogen. Die Musik der Renaissance ist mehrstimmige Ensemblemusik. Komponisten schreiben nicht für spezifische Instrumente. Ihre Werke sind für neutrale Stimmen, die einzelne Instrumente je nach Vorliebe, Verfügbarkeit und Tonumfang ausführen. Für die Blockflötenfamilie ist diese Praxis eine ideale Spielwiese. Musikfreunde tun sich zu Konsorts zusammen, Gruppen, die nach Lust und Laune miteinander musizieren. Um 1600 endet die Renaissance. Die Barockzeit bricht an. Die Zeit zweier revolutionärer musikalischer Gattungen, der Oper und des Solokonzerts. Die Blockflöte erhält eine neue Aufgabe. Sie wird zum virtuosen Soloinstrument. Und sie verändert ihr äußeres Erscheinungsbild. Die Renaissanceflöten sind zweiteilig, schlichte Holzzylinder mit Schnabelmundstück. Die Barockblockflöte wird üppiger, prachtvoller, mit Ringen und Ausbuchtungen verziert. Und sie ist dreiteilig, dabei dünnwandiger und konisch gebohrt. Das verleiht ihrem Ton Volumen und Glanz. An allen wichtigen europäischen Kulturzentren entstehen Blockflötenkompositionen. In London greift Georg Friedrich Händel für die Flûte à bec zur Feder. In Frankreich erledigen dies die Herren Boismatier und Hotteterre. In Flötistenohren sind das bis heute große Namen. Und in Venedig verfasst Antonio Vivaldi eindrucksvolle Konzerte. Bis ins 18. Jahrhundert gilt, spreche ich nur von Flöte, meine ich die Blockflöte. Doch dann kommt Verwirrung auf, zumindest für uns Nachgeborene, denn die Traversflöte, die Querflöte gewinnt immer mehr an Bedeutung. Welche Flöte ist denn nun gemeint, wenn Komponisten was für Flöte schreiben? Ein Johann Sebastian Bach verlangt beispielsweise ausdrücklich nach der Blockflöte, wenn er ihren Klang haben möchte, zum Beispiel im 4. Brandenburgischen Konzert. Die goldene Ära der Blockflöte endet um 1750, etwa mit Bachs Tod und Mozarts Geburt. Die Querflöte übernimmt das musikalische Regiment. Ihre einst so populäre Schwester erlebt einen gnadenlosen Absturz und ist im 19. Jahrhundert völlig vergessen. Die Wiederentdeckung der Blockflöte erfolgt ab 1900. Dafür mitverantwortlich ist ein in Frankreich geborener Böhme, der sich in England niederlässt. Alfred Dolmetsch, so heißt er, ist eine wichtige Gründerfigur der sogenannten historischen Aufführungspraxis. Das ist die Rekonstruktion alter Musik in Notentext, Instrumentenbau und Spielweise. Den zündenden Gedanken hat Dolmetsch in der Instrumentenabteilung des British Museum, als er vor Vitrinen mit Lauten, Gamben und Blockflöten steht. Seine Überlegung, wie klingen eigentlich diese toten Instrumente und wie die Musik ihrer Zeit? Dolmetsch gründet eine Werkstatt und veröffentlicht 1915 sein epochales Buch »The Interpretation of the Music of the 17th and 18th Centuries«. In der großen Klasse der Holzblasinstrumente haben sich tiefgehende Veränderungen ereignet. Von jedem Instrumententyp gab es ganze Familien in 4, 5, 6 verschiedenen Größen, die vom tiefsten bis zum höchsten Register reichten. Viele davon sind völlig verschwunden, zum Beispiel die Schalmei oder die Blockflöte. Dolmetsch ist überrascht, wie sehr sich alte Instrumente von ihren modernen Nachkommen unterscheiden. Wie seine Zeitgenossen ist er mit dem wuchtigen Klangapparat der Spätromantik aufgewachsen. Vom filigranen Sound der Blockflöte zeigt er sich richtig entzückt. Mit ihrem ersten Ton schmeichelt sich die Blockflöte in die Vorliebe des Hörers ein. Ihr Klang ist süß, volltönend, reichhaltig, dennoch klar, nur ein ganz klein wenig quäkend. Oft sagen die Leute, wie viel schöner ist sie als die normale Flöte? Wie kann es sein, dass sie verdrängt worden ist? Dolmetschs Engagement ist eine Pioniertat mit weitreichenden Folgen. Musik auf historischen Instrumenten entwickelt sich im späten 20. Jahrhundert zum Megatrend. Der Blockflöte wird dabei eine tragende Rolle zugewiesen. Wenn in unseren heutigen Konzertsälen Barock nach Barock klingen soll, dann ist die Blockflöte mit dabei. Als man vor 100 Jahren die Blockflöte wiederentdeckt, hat dies einen wichtigen Nebeneffekt. Aufgrund ihrer leichten Spielbarkeit wird sie zum obligatorischen Einsteigerinstrument. Als industriell hergestelltes Billigteil gelangte die Blockflöte über die Generationen in zahllose, oft unwillige Kinderhände. Bis vor kurzem. Es ist traurig, aber wahr. Die Zeichen stehen im 21. Jahrhundert auf Krise. Im elementaren Musikunterricht befindet sich die Blockflöte auf dem absteigenden Ast. So schlägt die Süddeutsche Zeitung folgenden Alarm. Die Blockflöte verschwindet aus deutschen Wohnzimmern. Der Verband der Musikschulen meldet, in den vergangenen 18 Jahren hat sich die Zahl der Schüler halbiert. Die Zeitung Die Welt untermauert die Blockflötenkrise mit harten Fakten. Während der Verband Deutscher Musikschulen 1995 noch rund 100.000 Blockflötenschäfchen zählte, waren es 2012 noch gut 50.000. Was steckt hinter dem musikdidaktischen Horrorszenarium? Eine Antwort gibt Wolfgang Greth vom Verband Deutscher Musikschulen. Es findet zum Glück endlich mal eine Wandlung statt. Früher war die Blockflöte so das Anfängerinstrument. Man lernte Blockflöte und danach durfte man das gescheite Instrument lernen. Zum Glück ist das heute nicht mehr so. Heute, dank der Instrumentenbauer, sind Instrumente vorhanden, wo kleine Kinder schon mit ganz kleinen Instrumenten spielen können, sodass jetzt die Kinder, die Blockflöte lernen, auch wirklich die Blockflöte spielen wollen. Wir müssen uns also keine Sorgen machen. Wer heute Blockflöte lernt, lernt sie richtig. Als virtuoses Soloinstrument ist die süße, sanfte Flöte lebendiger denn je. Sie hörten die Blockflöte, Virtuosen und Nervensäge. Eine Klangreise von Markus Vanhoefer. Es sprachen Katja Schild und Andreas Neumann. Ton und Technik Christian Schimmüller. Regie Markus Vanhoefer. Redaktion Petra Hermann.